Rückblende, Berlin, Hauptstadt des internationalen Finanzniggertums. Aus der Serie, die schönsten U-Bahn-Strecken der Welt, heute Hauptbahnhof Berlin über krumme Planke nach Wannsee. Es heult und der Zug fährt los. Frau Dr. Mtumbe Transblingo, geborene Idi Amin, fährt mit ihren 5 Kindern ins Spaßbad Wannsee. Aber der Reihe nach, der negerkelnde Wagen steht im Weg. Frau Blingblang hat geschmorten Pansen, Scheiße und Fruchtzwerge mitgebracht. Gierig greifen die hungrigen Negerkinder nach den mit Bansenscheiße belegten Kuhfladenbrötchen, ein traditionelles Frühstück aus der afrikanischen Heimat, wo es nur Plastmaterialersatzsättigungsbeilagen gab. Nun aber ist alles gut, Frau Blingblang hat die Kohle aus dem Automaten gezogen und war bei der Jüdisch-International-Transfer-Unionsbank, deren Leitspruch Biete Biete gibt Geld weißer Mann lautete. Sie hat das Geld an ihre Schwester, Fräulein Dimfak Beaukorb Kinder, überwiesen. In etwa 4 Minuten wird sie das Geld abholen, einen Flugschein kaufen und mit ihren 8 Kindern nach Europa fliegen. Das internationale Integrationsbrett für menschlichen Reis hat sie nach Berlin eingeladen. Sie wird hier einen Vortrag über frauenspezifische Diskriminierung halten und anschließend den Chefredakteur des Senders Neue 23 Weltordnung, Herrn Dr. Aaron Wechselgeld, treffen. Fräulein Beaukorb Kinder freut sich auf ihren Direktflug mit dem Marktführer aus Europa. Gut, die Papiere und das Ticket waren nicht ganz billig, aber das Land braucht Fachkräfte. Dringend. Frau Blingblang telefoniert, während 5 ihrer fröhlichen Negerkinder durch die U-Bahn toben und dabei die Fahrgäste massiv belästigen. Ein nicht näher genannter Fahrgast, sagen wir, ein Bürger der Stadt, beobachtet das Geschehen. Er oder sie hat selbst klebende Plastikkappen dabei. Diese stülpt er oder sie über die Überwachungstechnik. Frau Mtumbe Blingblang, U-Bahn-Gestapo, steigen Sie bitte mit mir aus. Frau Mtumbe schreit herum, da Rassist, aussteigen Rassist. Moluke Bombe Beaukorb Herrn Subblabal, da Rassist going on in New York. Dazu sollte der Leser wissen, dass alle diskriminierten Neger immer nach UNO in Dat New York gehen. Heute nix New York. Heute habe ich 9-11, in Dat Germany 9-11 good car, in Amerika, bad da. Aber jetzt wollen wir gemeinsam aussteigen und die Negerkinder untersuchen. Der nicht näher genannte Kontrollbürger untersuchte zunächst die Negerhaut. Alle Negerkinder haben eine auffällig bunte Haut, klare Diagnose, sie haben Krebs. Die Reisenden sahen angestrengt in ihre Tageszeitungen, da wir hier in Berlin sind, natürlich fast ausschließlich alles Leser der Zeit oder der unsäglichen Tat-HZ. Ein Mitreisender meinte, man sollte eventuell die Lolizei rufen. Die Tür ging auf und der Zeitbürger flog raus. Einfach so, ging blitzschnell, Gleisdreieck, Tür auf, Liebbürger fällt aus 4 Meter Höhe auf die Stromschiene, ein wunderschöner Lichtbogen ist für einen kurzen Moment zu erblicken, und dann Schluss. Die Negerkontrolle gestaltet sich heute etwas umständlich. Wo wollen Sie eigentlich hin, Frau Blingblang? Wollen Wannsee wegen ganz viele Spaß? Aha, Sie wollen Spaß. Darf ich mal? Kurzer Blick auf die Unterlagen. So einfach kommen die Neger heute nicht davon. Aha, Sie hatten heute um 10 Uhr einen Termin bei der Agentur für Versklavung in Rehenickendorf. Aber Sie waren nicht da? Warum nicht? Heute viel Sonne und Spaßbad. Bernd schüttelte den Kopf. Es ist wirklich immer das Gleiche, Frau Blingblang, Ihre Antworten sind völlig inkonsistent. Notbremse, Tür auf, Entsorgung. Und erneut dieses seltene, doch auch schöne Schauspiel. Der Körper landet auf einer stromleitenden Schiene. Der Lichtbogen erstrahlt so hell wie ein brennendes Kreuz des Ku Klux Klans und übrig bleibt nicht viel. Aber es riecht nach Brathinken. Sehr lecker. Jetzt noch ein paar Pommes dazu. Ein Gedicht 1. Bleiben noch 80 rot-grüne Arschlöcher. Kommando Bernd übernimmt die U-Bahn und es geht ohne weitere Unterbrechung bis nach Fromme Planke. Das ist ja unglaublich. Ich rufe jetzt meinen Anwalt an. Ein Mitwirt entreißt dem Problembürger das Handy. Es knallt auf den Beton. Ist kaputt. Der Typ fliegt den Hang runter. Brombeerstrauch, Stacheldraht und ein verziables Schädeltrauma. Meine Damen und Herren, Sie sind Teil einer dystopisch-theatralischen Inszenierung. Sie haben Rot-Grün gewählt und Sie bezahlen heute für Ihre Sünden. Es befinden sich 168 Kandidaten in unserer Kandidaten-U-Bahn und nachdem wir Ihre Personalien überprüft haben, werden Sie vom Spielleiter einen Umschlag erhalten. Ich möchte erwähnen, dass Sie diesen bitte noch nicht öffnen. Die Hubschraubenden kamen. Das, was der gelangweilte GEZ-Konsument heute sieht, übertrifft alles, was bisher im BRD-Fernsehen gezeigt wurde. Das ultimative Reality-Fernsehen, echte Aufgaben, echte Herausforderungen. Kein Schnitt, keine Manipulation. Rückblende Nummer 2. Bernd, kommen Sie umgehend zum Gleisdreieck. Eine U-Bahn wurde entführt, 168 Geiseln. Der oder die Täter haben, wie auch immer, den Sender Radio Bernd Brandenburg gekapert. Bernd beendete sein Goldkronenfrühstück und fuhr los. Diese Stadt war irre. Also, noch mehr als sowieso schon. Am Gleisdreieck, eine U-Bahn, Absperrbänder, Uniformisten und die Kriminalpolizei. Haben wir Kontakt zu den Geiselnehmern? Noch nicht. Radio Bernd Brandenburg sendete ein Bernd-Testbild, Bundlicht-Teststreifen, weißer Kreis mit schwarzem B. Guten Tag, liebe Zuschauer. Willkommen zur ultimativen Unterhaltungssendung. Er geht auf Sendung. Zunächst möchte ich Ihnen, liebe Zuschauer, die Regeln unserer neuen Quizshow erläutern. Wir haben insgesamt 168 Kandidaten, zufällig ausgewählt und von meinen Mitarbeitern gründlich überprüft. Nach Rücksprache mit unseren Fachleuten und Experten von Frag Bernd sind wir zu einem Ergebnis gekommen. Alle haben gesündigt. Runde 1. Vergib uns unsere Schuld, Herr Dr. Winkelmann. Sie sind ein ganz zufällig aus der Masse herausgegriffener Strafverteidiger, man könnte sagen, ein erfolgreicher Bürger unserer Stadt, eine Stütze der Zivilgesellschaft. Richtig? Wo, was wollen Sie? Ich habe Geld für Geld. Bitte, bitte lassen Sie mich gehen. Wimmert es? Oho, Herr Dr. Winkelmann, wir sind doch erst bei Runde 1 und Sie wollen bereits schummeln? Sie sollten am besten wissen, unlauterer Wettbewerb ist strafrechtlich relevant. Wollen Sie mich etwa bestechen, sich freikaufen? Währenddessen fing die anwesende Staatsgewalt langsam an zu schwitzen. Es machte sich Unruhe breit. Oh heilige Scheiße, was macht der da? Was sagt unser Mann am Teleobjektiv? Können wir einige Geiseln identifizieren? Er hat sich einige Funk-Ionsträger gegriffen, aber was soll das Theater? Wo bleibt der Psychologe? Der kommt in einer Stunde. Nein, verdammt, der sitzt in Wagen 3, da, der Typ mit der Rundschau und der gelben Umhängetasche. Ist wieder Radio Bernd Brandenburg. Herr Dr. Winkelmann, Sie haben im Jahre 2005 den mehrfach vorbestraften Integrationsbürger Ali im Punkt verteidigt. Erinnern Sie sich? Klingelt da etwas? Ja, ich glaube schon. Aber, worauf wollen Sie überhaupt hinaus? Dr. Winkelmann besann sich auf eine alte Statistik der Polizei. Hören Sie, 98% aller Geiselnehmer scheitern. Herr Dr. Winkelmann, das hier ist eine Unterhaltungssendung, fühlen Sie sich etwa unfrei? Ja, wimmerte der Doktor als Antwort. Die Tür öffnete sich, dann dürfen Sie gehen. Aber, bitte verfolgen Sie weiterhin unsere Show. Jetzt kommen wir zu den nächsten Kandidaten. Bitte begrüßen Sie den schwerstkriminellen Ali und seine neue Freundin, Jessica B. Winkelmann, Jurastudentin aus Berlin-Mitte. Ich bitte um Applaus. Währenddessen bei den Staatsbütteln. Dreht dem Sender den Saft ab, los jetzt. Der Diesel sprang an. Zuverlässige, deutsche Technik für den Notfall. RBB ging wieder auf Sendung. Ein Virus legte den Polizeisevier lahm. Frau Bürgermeisterin, das war nicht regelkonform. Dr. Winkelmann blickte in den Wagen Nummer 5. Ali und seine Tochter saßen gemeinsam auf einer Viersitzerbank. Ali, bist du bereit für unser Spiel? Magst du dich erstmal vorstellen? Du bist ein Star, Ali. Du bist wichtig. Die Gesellschaft hat dir wehgetan. Du bist ein Opfer der Umstände. Herr Dr. Winkelmann, es sind Ihre Worte. Winkelmann brach auf dem Gleisbett zusammen. Bernd wechselt den Kanal. Schlängel sich auf Crack produziert die Erfolgsserie Säge als Alban-Theater wie der fromme Wunsch Fleisch wurde Tonband Verlag VRB Hörspiel Bernd Lauert, anno 2022. Hektische Betriebsamkeit. Das Kriminalpolizei-Intranet war tot. Bernd und Kripochef Wurstmann sahen durch leistungsstarke Ferngläser das Treiben in den U-Bahnwagen. Der hat sich nur diesen Winkelmann gegriffen. Der Rest der Geiseln sind Zufallstreffer und der Psychologe? Auch ein Zufall? Wissen wir, ob Winkelmann und der Psychologe irgendwie in Verbindung stehen? Schmidt, überprüfen. Was hat Winkelmann mit dem Kriminalpolizeipsychologen zu tun? Und besser sofort als gestern. Aufgrund diverser technischer Probleme kam das Resultat erst nach knapp 2 Stunden. Eine vertrauliche Akte, bis 2077 unter Verschluss. Winkelmann hat angeblich Gefälligkeitsgutachten in Auftrag gegeben. Der Kriminalpolizeiseelenklempner soll davon profitiert haben. Anscheinend hat er eine Villa in Kalonburg und eine Yacht vor Rügen. Bernd und der Kripochef sahen sich an. Warum fahren beiden in der gleichen U-Bahn? Das Bernd-Telefon klingelt. Bernd, Sie sind der beste Bulle der Stadt. Lassen Sie mich raten, Sie untersuchen den Fall Winkelmann und Gutachter? Was wollen Sie? Wir machen ein Spiel, spielen Sie mit? Wir hungern Sie aus. Wir haben angenehme 33 Grad und Sie kriegen keine Verpflegung. Sie werden wie Degutski und Rössner enden. Schicken Sie das Sonne-Einsatzkommando rein. Und die Geiseln? Erschießen Sie Ihre Scheißgeiseln, wir machen hier Politik. Sie Armleuchte, der Kripochef war ratlos. Was jetzt, Chef? Sind wir hier in München? Sitzt da ein 28 Millionen Neger-Guldenturnbeutel drinne? Seg-Einsatz beim Kriminalpolizeipsychologen F. Hauptwohnsitz des oben genannten Psychologen. Wir suchen Speichermedien, beziehungsweise Notizbücher. Es muss eine Verbindung zwischen Winkelmann und F. geben. Auf einem Schreibtisch lag eine Autozeitung. Der neue Trager daneben mit Filzstift geschrieben, das Datum 11. September. Unter der Zahl, ein Winkel aus einer Holzwerkstatt. Auf der Rückseite, 9.11 Uhr, gibt es Überwachungsvideos aus den letzten Jahren, Telefonat mit der U-Bahn-Betriebsleitung. Und ja, es gab Überwachungsvideos. Tatsächlich wurde alles aufgezeichnet und archiviert, ist zwar verboten, aber eine NATO-Direktive fordert die lückenlose Dokumentation der westeuropäischen U-Bahn-Aktivitäten. Kripochef Wurstmann, Bernd und der SRK-Zugführer sichten die Aufzeichnungen. Nein, Momentent. Spulen Sie vor, immer nur den 11. September ab 9 bis 11 Uhr. Grobe Pixel, dann aber gut erkennbar. Winkelmann steigt ein. Wenig später folgt F. Später steigen beide am Hauptbahnhof aus. Wo sind die Aufnahmen der Schließfächer? Was macht dieser Psycho Kasper? Ja, jetzt, der sitzt doch in der U-Bahn, gemeinsam mit den anderen Geiseln. Es geräuscht auf einem Handlicht. Auf dem Bildschirm folgendes: Diese SMS stammt von Kripochef Wurstmann. Wenn Sie diese SMS lesen können, drehen Sie den Kopf nach links und nach rechts. F. bestätigte. Er trifft sich einmal im Jahr mit Winkelmann und greift seine Kohle für die Gutachten ab. Und was verdient so ein Gutachter? Mal sehen, die Yacht hat eine Frau C. gekauft. Seine Fixe und das Haus in Charlottenburg gehört seiner Ex-Frau. Er hat also vordergründig sein Konsumverhalten nicht wesentlich verändert. Fakt ist, der oder die Geiselnehmer haben es wesentlich auf Winkelmann und seinen Psycho-Gutachter F. abgesehen. Winkelmann will den Bahnbereich nicht verlassen. Der Gewaltkriminelle Ali sitzt mit der Tochter vom Winkelmann in einem U-Bahnwagen. Ali war in der Stadt bekannt. Der dritte Sohn des gut integrierten Kaufmanns Shabli al-Shebli, ursprünglich aus dem Nahen Osten als Bürgerkriegsflüchtling eingereist. Ali ist also ein guter Junge, so die fachpsychologische Begutachtung durch Professor Dr. Dr. F. Sein vollständiger Name. Ali wurde mit 12 auffällig. Selbstverständlich dürfen hier aus datenschutzrechtlichen Gründen die Vergewaltigungen, Morde, das Gericht nannte sie Unfälle und natürlich Tierquälereien nicht näher beschrieben werden. Fakt ist, aufgrund eines positiven Gutachtens kam der Ali als guter Junge für knapp 3 Monate in die Klangschalentherapie, wo er der Diakonieschwester Batter einen toten Dackel vor das Büro legte und einer Therapeutin die Klangschale mit dem Akkuschrauber am Schädel festhackerte. Kann man sich nicht ausdenken, muss man aber. Ein Bild in der Bild-Zeitung zeigt Frau Achtsam hilfreich mit der goldenen Klangschalen-Helm-Kombination. Text unter dem Bild: Klangschale am Hirn festgeschraubt. Muss der Ali jetzt wirklich in den Knast? Ein Ali-Video taucht auf. Fräulein Winkelmann, die Tochter des Herrn Dr. Winkelmann, der beste Strafverteidiger der Stadt, hält ein Pappschild in die Kamera. Seit 24 Stunden Gefangene der Berliner Integrationsfraktion. Ein Kenner wird sich an Hans-Martin Schlee erinnern. Zu Recht. Nach wie vor stand die entführte U-Bahn hinter dem Gleisdreieck. Kripochef Wurstmann und Bernd hatten sich eine ABC-Zelle der Bundeswehr eingerichtet. Es gab selbstverständlich feinste Goldkrone, gemischt mit Kohle und reichlich Eis, mit Brötchen und Kaffee. Das Essen für echte Gewinner und den Bernd, der etwas auf sich hält. Doch dann, der Anführer meldete sich telefonisch. Ich mach die alle kaputt hier. Mach doch, 168 Arschlöcher tot. Ist ne Schlagzeile wert. Mehr nicht. In ein paar Tagen kehrt niemand mehr. Bernd legte auf. Erneut rief der Entführer an. Pass mal auf, du Spinner, wir machen hier gerade Frühstück und keine Sau interessiert sich für deine Kanakengeiseln. Der Entführer war weder Soziologe noch Politiker. Boulevard schreibt, muss die hochbegabte Anwaltstochter den Foltertod sterben? Schön auf 30x40. Überall in der Stadt das Bild der hübschen Bürgertochter. Sie war so jung, so lieb, in der richtigen Partei und so engagiert in der Aaron-Opfer-Gesellschaft für benachteiligte Drogenhändler und Neger. Und nun das, in der Hand des sadistischen Ali. Erneut ein Anruf. Ja, Bernd hier. Hier spricht Ali, der Boss. Pass auf, du Kartoffel, ich werde die Geisel zerficken und kaputtfoltern. Ja und weiter, ich mach die Frotze kaputt. Aber du hast doch einen guten Anwalt, den Herrn Dr. Winkelmann, der haut dich bestimmt wieder raus. Kriegste maximal 40 Stunden Gartenarbeit im Park. Dr. Winkelmann, der gestern noch neben der U-Bahn lag, hatte sich inzwischen davon geschlichen und saß bei Herrn Dr. Polo Pinkel im N23 Hauptstadtstudio. Oh, schaut mal, Leute, der Winkelmann mit seinem Judenkumpel vom Fernsehen. Bitte, bitte, lieber Ali, bitte, bitte, meine Tochter ist doch so unschuldig und so jung. Durch das Teleobjektiv konnte Bernd beobachten, wie der Entführer sein Werkzeug, den Psycho Ali, agitierte. Ali kam jetzt richtig in Fahrt und schlug mit dem Axtstielhöcken immer wieder auf die hübsche Bondage-Königin ein. Drehen die da einen Porno? Wollte der SEK-Führer wissen. Bernd ruft Winkelmann an. Ja, ich bin's, Kommando Bernd, dumm gelaufen für Sie. Das Gutachten Ihres Kumpels hat einen der gefährlichsten Psychos der Stadt als unproblematisch eingestuft. Und jetzt jammern Sie bei N23 herum. Also Sie machen mir Spaß. Da kommt es dann doch etwas dicke. 14 Dienstaufsichtsbeschwerden innerhalb weniger Stunden. Neuer Rekord. Tag 2 der U-Bahn-Entführung. Kripperef Wurstmann, Bernd und zwei Leute vom SEK saßen im Beobachtungskontainer. Mehrere Teleobjektive und Wärmebildkameras wurden auf dem Bahngelände positioniert. In einer Ecke war ein Fernseher verbaut, der entweder Tierdokumentationen oder Wiederholungen zeigte. Heute kam die zweite Staffel von Unschiffe, im englischen Original als Black Box Heisenberg bekannt. Aus irgendeinem Grund wurde die Serie von Medienschaffenden und Fernsehexperten über den Klee gelobt. In dieser Folge ging es um die Jugend des späteren Helden. Ständig liefen Nutten oder Rechtsanwälte durchs Bild. Ein faltiger Privatdetektiv fuhr mit seiner Tochter durch eine Wohngegend und lange Kammerinstellungen zeigte irgendeine Wüste. Oder einen Parkplatz in einer Wüste. Oder eben Leute, die in Wüsten leben. Die nennt man dann Wüstensöhne. Muss man wissen. Noch 48 Stunden. Der Entführer wurde nervös, denn niemand interessierte sich für die Geiselnahme. Erst kam der Sekundenschlaf, dann war er für einige Minuten weg. Zeit genug, um mit der Mannschaft in den Zug einzusteigen. Später, Rechtsanwalt Winkelmann, Gewalt Ali und der Gutachter saßen im Beobachtungscontainer. In der Ecke dröhnte die Glotze. Ali fabulierte von seinem Clan. Das Serienpersonal ging über einen Wüstenparkplatz. Dann aber wieder Werbung. Freundliche Buntmenschen im D-Zug, lustige Selfie-Macher Sternchen innen, schöne heile Buntwelt. Etwa 40 Reisebusse fuhren zum Bahngelände. Sanitäter hier und da. Der ganz normale Berliner Irrsinn. Der Deutschlandfunk würde senden und hübsche Dinge wie Inklusion und Teilhabe sagen. Die Dinge würden sich immer und immer wieder wiederholen. Rasender Stillstand in Perfektion. Bernd nahm sich noch einen Kaffee. Ausnahmsweise hat heute Fräulein von C. Kaffeedienst. Sie war, ja, immer irgendwie da. Aber auch auf merkwürdige Weise unsichtbar. Fräulein von C. Fräulein von C. drehte sich um, sah Bernd an. Herr Lauert, was kann ich für Sie tun? Ich wollte mich für den, ja, den echt prima Kaffee bedanken. Normalerweise gibt's irgendeine Brühe, aber heute kann ich nur sagen, phänomenal. Oh, das ist lieb. Irgendjemand hatte umgeschaltet. Auf einem anderen Kanal lief ein anderes Prickel. Ein Rechtsanwalt mit bunter Krawatte beschäftigte Videokünstler, ein faltiger Mann im Auto beobachtete irgendwelche Mafia-Gangster. Dann wieder Werbung. Bernd zog die Glock und feuerte das Magazin in die Glotze. Fräulein von C. zuckte nicht zusammen, sondern sah Bernd einfach nur an. War das jetzt so ein Macho-Ding? Nur die Nerven. Sieg an allen Fronten, Sägebau à la Fronte. Leuchtet es gelb auf Möbelhaus blau. Notwehr Knüppelhöcken Steilmännen nur 14,88 €. Axtstielhöcken leider schon ausverkauft. Alles hatte sich nach der Schwedenwahl verändert. Der globalen Norden scheißt euch was ab heute. Totales Negerverbot im Spaßbällebad. Berater Bernd hatte ein paar Anregungen nach Stockholm geschickt. Diese wurden vom Köttbeler Möbelhuse tatsächlich umgesetzt. Muss ja auch mal sein. Konsumneger bzw. Konsumnegerinnen bekamen am Eingang eine Rundumleuchte aufgeschnallt und durften sich nicht länger als 10 Minuten im Möbelhuse aufhalten. Umbaumaßnahmen. Demnächst gibt es Möbelhusenbund und Möbelhusen für Europäer. Kunden hatten sich beschwert. Neger toben im Bällebad, Neger koten die Sitzecke Tiroler innen ein und überhaupt. Die Stadtplanung sah es endlich ein, man braucht negerfreie Orte in der Stadt. Einsmal Köttböllerin mit Pilz und Pommes bitte. Bernd ging in die Kantinecke und beobachtete die bunte lange Schlange auf dem Parkplatz. Eine blonde Schwedin kam vorbei und brachte ein gratis Bier und flüsterte: Heute feiern wir den Sieg der Schweden in Schweden. Mein Freund geht zur geheimen schwedischen Waffen-SS und wird das Freimaurertum in Schweden ausrotten. Bernd war natürlich empört und wollte noch ein Bier haben. Mindestens. Auf dem Parkplatz. Der Axtstielhöcken im Einsatz, Türken, Araberbuben und deren schnauzbärtigen Frauen, diverse Neger und Negersternchenrinnen und sogar Zecken gingen aufeinander los. Jeder wollte das Kleinkistenstapelsystem an den Frankschrank für 29 Negergulden haben. Nur heute im Sonderangebot. Abgaben nur an negerhaushaltsüblichen Mengen. Bernd rief das Ordnungsamt an. Wenig später kam das Knüppelkommando der Stadtreinigung und nahm 40 Negerkinder mit. Wochenende. Endlich mal Zeit für Bernd sein Mofa. Bernd fährt ja eher Mofa. Also, lieber als Auto oder U-Bahn. Nachdem also alle wesentlichen Irrsinnsvorfälle abgearbeitet wurden, fuhr Bernd spontan auf die Wiesen zu den Bayern nach Bayern. Bernd also richtig früh los, so gegen 3 Uhr morgens, kurzer Tankstopp in Königs Wusterhausen, Maschine läuft einigermaßen rund, Gabi 2, kennt ihr schon, die Milf vom Möbelhausparkplatz. Gut informierte Oftleser wissen, wen ich meine, also Gabi fährt mit Ersatzteilen und Werkzeug hinterher. Weil Bernd sein Mofa schon reichlich 50 Jahre alt ist. Gabi 2 hat sich Urlaub genommen und ist angeblich in Bayern auf Kur, also ist sie ja eigentlich auch, wie auch immer. Jedenfalls wollen Bernd und Gabi 2 auf die Wiesn und danach ins Zwingerparadies Sektor 42, ein überregional bekannter als im Club für Pärchen ab 40. Es könnte also wirklich spannend werden. Fahr mal rechts ran, dröhnt Bernd über CB-Funk, der Auspuff macht schon wieder Geräusche. Weiter über die Autobahn nach Bayern. Noch 2 Stunden, dann macht die Wiesn auf. Bernd hat in Kassel-Schursch angerufen wegen Sitzplätzen im Dorfstürmlerzelt, dem angesagtesten Platz, wo auch Dieter Polen und Nora die Sonnencreme auftauchen. Bernd war jetzt nicht so promi-affin, aber Dieter Polen und Nora würden heute wohl einen der seltenen Auftritte haben. Angeblich waren die beiden ja irgendwie verschwult, aber das ist ja wohl heute fast normal. Auf dem Werbeflieger sah Nora die Tunte so aus wie in den 80ern. Bernd, seine Gabi 2 Freundin, hatte sich ein wenig hübsch gemacht und sah so aus wie die Milf aus der Legit Haar Festigo Werbung. Gabi 2 rief letzte Woche Bernd an und wollte wissen, in welche Frau er in den 80ern verknallt war. Bernd ahnte da schon, na, da kommt wohl ne geile Überraschung. Gabi fuhr also rechts ran. Bernd stieg von seiner Harley Interceptor ab und schaute sich das Schnüffelstück der Auspuffanlage an. Hab den Bannendienst angerufen, der kommt in 17 Minuten, meinte Gabi. Gabi zog Bernd in ihren Transporter, wo sie vorsorglich die sperrigen Kindersitze ausgebaut hatte. Gabi hatte sich richtig aufgepritzelt. Sie sah nun wirklich aus wie die Drei-Wetter-Dame aus dem Legit. Gabilein, du schaust echt gut aus. Gabi zog Bernd ins Auto und legte den langen Mantel ab. Sie trug Latexstrümpfe und teure Hacken. Erstmal Stress abbauen, mein Bernd. Bernd war kein junger Kerl mehr, der immer konnte, wollte, sollte, musste. Bernd war eher Lemmy-Tötmeister aus der Eckkneipe. Nicht hässlich, Bernd definierte sich nicht über Äußerlichkeiten. Ich hab mich scheiden lassen, die Kinder bleiben bei Dieter. Ich darf sie 3-mal im Monat sehen. Bernd nickte. Gabi holte ca. 3 Quadratmeter Reini mit Kamillepapier aus ihrer Fick-Ausrüstungstasche und begann den Bernd zu bearbeiten. Hasi, und wenn jetzt die Leute gucken? Es bildete sich tatsächlich ein Stau. Alle wollten wohl nach München. Warum auch immer. Ein alter Benzfahrer kam neben Gabi zum Stehen. Glotz rüber. Gabi steigt aus. Die hohen Hacken, die endlosen Beine, die Latexwäsche. Bernd Hormone tanzen Bogo. Disco Bogo, schalalalala. Gabi geht um den Benz rum und klopft ans Fenster. Benz gibt Gas, Gas, Gas und fährt weiter. Gabi kam zurück. Bernd saß breitbeinig auf der Rückbank. Gabi legte sich ein Kissen unter die Knie und begann, den kleinen Bernd zu kneten. Bernd hatte ein gutes Karma und dementsprechend auch immer Glück mit den Frauen. Gabi hatte sich ins Korsett geschnürt. Sie trug diese geilen Schuhe und dazu die Latexstrümpfe. Gabi? Gabi sah Bernd an. Ja? Du schaust aus wie die geile Schnalle aus der Drei-Wetter-Taft-Werbung. Gabi küsste Bernd. Ich bin die Edelnutte aus dem Legit und nachher darfst du mich fesseln und ausspeitschen. Bernd drückte Gabi zurück in Position. Sie sorgte und Bernd kam in Gabi. Endlich in München angekommen, bei dem Weg über die BAB9 Eisenbeck-Schleiz, mit Stau zwischendrin, und dann ging die Parkplatzsuche los. Bernd hatte eine gute Idee und rief einen Campingplatz an. Hallo Campingplatz, können wir bei euch noch campieren? Ja Mai, das passt schon, kommt schnell ihr Burschen. Bernd und Gabi fuhren also zum Campingplatz. Bernd in München, auf dem Campingplatz, mit Gabi. Ich geh noch mal schnell ein paar Negerkinder verhaften. Okay, bis nachher. Bernd fuhr mit der Harley zur Autovermietung und erkundigte sich nach geeigneten Fahrzeugen. Bernd kocht Kaffee und lauert ein wenig. Da kommt schon wieder die Negerwerbung. Das ist der kleine Sesele-Sessel Fritz Blingblang. Er hat einen Hunger, den man sich kaum vorstellen kann. Seine Kopftuchmutti hat erneut einen kleinen Idioten ausgeschissen und guckt jetzt traurig in die Freimaurerkamera. Das ist der kleine Boker-Samonstuhl. Er wird einen energieunabhängigen HD-Fernseher erfinden, wenn sie jetzt sofort 10 Negergulden in Euro an die Bernd-Hungerhilfe ein Dach spenden. Obwohl viele böse weiße Bernd-Männer tonnenweise Weizen nach Afrika liefern, ändert sich die Lage seit mindestens 50 Jahren nicht. Wahrscheinlich sogar länger. Weiß Bernd jetzt auch nicht. Wie dem auch sei, immer mehr Negerkinder werden ausgeschissen und damit das so bleibt. Spenden sie, du geben gib Gelder böse weiße Mann. Alte, schon beim Frühstück gehen die den Läden auf den Sack mit ihren Negern und deren Negerproblemen. Du kriegst die Tür nicht zu. Bernd ist, wie wir wissen, nach München gefahren, um den geheimen Neger-Eindämmungsplan mit der CSA DACH zu besprechen. Das Hotel ist ganz okay. Gestern wollte ein Musikant in der Lobby eine Cola bestellen, wurde aber aus dem Hotel entfernt, weil er seine Kette nicht ablegen wollte. So kann's gehen. Bernd schmiert sich noch ein viertes Mettbrötchen und schon wieder tauchte der stark untergewichtige Neger auf. Der halb geöffnete Schlund und die nach oben gerollten Negeraugen erinnerten Bernd an die Klima-Clara mit ihren kleinen Tittchen und ihren bekloppten Ansagen. Würde man die Klima-Clara braun anmalen, wäre sie ein Negermädchen XD. Wer ist ein Negermädchen? Ruft Gabi zwar aus dem Bad. Bist du bald mal fertig mit dem Bad? Was guckst du denn da? Nix. Neger-NWO 23 zeigt schon wieder Battle-Werbung. Heute geht Bernd auf die Wiesen und schau sich mal um. Gabi will unbedingt Kunst angucken, was Bernd nicht versteht. Kunst kannst du auch im Internet angucken. Ist sogar gratis. Ja ne, aber das ist ja dann nicht echt. Die Neger im Fernsehen sind doch auch echt. Die sind zwar nicht hier, aber die sind voll echt und so. Du Bernd, sag mal, bist du eigentlich Philosoph oder so? Zieh mal was Geiles an, wenn wir nachher zur Kirmes gehen. Welche Kirmes? Ach, die Wiesn.